Telekom Fernsprecher Hermannplatz, Ecke Urbanstraße bzw. Sonnenallee an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine ältere Dame, die mit einer Stofftüte der Deutschen Bahn sowie einem roten Regenschirm ausgestattet ist und hier an der linken Telefonzelle telefoniert. Die linke Telefonzelle wahrscheinlich deswegen, weil die rechte einen Monitor hat und eventuell irritiert. Nach dem Telefongespräch versucht die Frau nun hier im Windschacht zu überprüfen, ob da nicht doch noch Geld rausgekommen ist. Und anschließend kontrolliert sie den Boden vor dem Fernsprecher, als ob ihr eventuell ein 10-Cent-Stück runtergefallen wäre. Dann erhebt sie sich wieder und kontrolliert erneut den Münzschacht, bevor sie jetzt den Fernsprecher verlässt. Ja, soweit die Geschichte der telefonierenden Dame. Ansonsten hier auf dem Hermannplatz, außer einer grünen Pommes frites Plastikgabel und einem zertretenen Tempotaschentuch sowie Vogelfutterresten der Vogelflugfutter essenden Bevölkerung keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.